Erster Paulus ist ein Apostel von Jesus Christus, weil Gott es wollte. Timotheus ist sein Bruder. Zweiter dieser Brief ist für die Christen in Kolossä. Sie glauben an Christus. Gott, unser Vater, schenke euch Gnade und Frieden. Dritter, wir danken Gott, dem Vater von Jesus Christus. Wir beten immer für euch. Vierter, wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört. Wir wissen auch von eurer Liebe zu allen Gläubigen. Fünfter, ihr habt eine Hoffnung im Himmel. Ihr habt davon im Evangelium gehört. Das Evangelium ist die Wahrheit. Sechster, das Evangelium kam zu euch. Es wirkt in der ganzen Welt und wird größer. Auch bei euch wirkt es und wird größer. Das begann, als ihr Gottes Güte verstanden habt. Siebter, ihr habt es von Epaphras gelernt. Er ist unser lieber Mitarbeiter. Er dient Christus treu für euch. Achter, er hat uns auch von eurer Liebe erzählt, die der Geist euch gibt. Neunter, darum beten wir für euch, seit wir das gehört haben. Wir bitten, dass ihr Gottes Willen ganz versteht. Er gebe euch Weisheit und Einsicht. Zehnter, dann könnt ihr so leben, wie es dem Herrn gefällt. Ihr werdet Gutes tun und Gott immer besser kennenlernen. Elfter, Gott wird euch stark machen mit seiner großen Kraft. So könnt ihr alles geduldig und freudig ertragen. Zwölfter, dankt dem Vater. Er hat uns fähig gemacht, mit den Heiligen im Licht zu leben. Dreizehnter, er hat uns von der Macht der Dunkelheit befreit. Er hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes gebracht. Vierzehnter, in ihm sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Fünfzehnter, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war vor allem, was Gott geschaffen hat. Sechzehnter, denn durch ihn wurde alles im Himmel und auf der Erde geschaffen. Sichtbares und Unsichtbares, alle Mächte und Herrscher. Alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen. Siebzehnter, er war vor allem. Alles besteht durch ihn. Achtzehnter, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Anfang. Er war der Erste, der von den Toten auferstand. So hat er in allem den ersten Platz. Neunzehnter, denn Gott wollte, dass seine ganze Fülle in ihm wohnt. Zwanzigster, durch ihn wollte Gott alles mit sich versöhnen. Er schuf Frieden durch das Blut am Kreuz. Das gilt für die Erde und für den Himmel. Einundzwanzigster, auch ihr wart früher weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde, weil ihr Böses getan habt. 22. Doch jetzt hat er euch durch den Tod seines Körpers versöhnt. So könnt ihr heilig, rein und ohne Schuld vor ihm stehen. 23. Bleibt fest im Glauben. Bleibt gegründet und sicher. Lasst euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen. Ihr habt dieses Evangelium gehört. Es wurde allen Menschen auf der Welt verkündet. Ich, Paulus, diene diesem Evangelium. 24. Jetzt freue ich mich über meine Leiden für euch. Ich trage an meinem Körper, was noch an Leiden für Christus fehlt. Das tue ich für seinen Leib, die Gemeinde. 25. Ich wurde ein Diener der Gemeinde. Gott hat mir diese Aufgabe gegeben. Ich soll euch Gottes Wort ganz verkünden. 26. Das ist ein Geheimnis. Es war lange Zeit verborgen vor allen Menschen. Aber jetzt wurde es seinen Heiligen gezeigt. 27. Gott wollte den anderen Völkern zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis ist. Das Geheimnis ist, Christus ist in euch. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. 28. Wir verkünden Christus. Wir ermahnen jeden Menschen und lehren jeden mit aller Weisheit. So wollen wir jeden Menschen in Christus vollkommen machen. 29. Dafür arbeite ich hart. Ich kämpfe mit seiner Kraft, die in mir stark wirkt.